Und nun geht es weiter mit dem abschließenden Höhepunkt der Tabla-Performance Home, Individuum und Gesellschaft. Es spielt die Tabla Group Hamburg unter der Leitung von Mohit Paul Arora. Wie wir von der Tabla Group Hamburg hören konnten, ist es für den Tabla-Spieler gleichermaßen wichtig, die bereits genannten Lautsilben, Bols, singen und spielen zu können. Die Lautsilben geben an, wie die Tabla zu spielen ist. Mit der Fingerkuppe, mit gestrecktem Finger, mit zwei Fingern, mit der flachen Hand, mit beiden Händen, auf die Mitte oder den Rand des Felds und so weiter. Die Tabla besteht aus zwei Trommeln, der größeren, aus Metall, zum Beispiel aus Zink, bestehenden Banja und der kleineren, der Tabla, die aus Holz besteht. Beide Trommeln sind mit Fellen bespannt und haben einen aufgeklebten schwarzen Flicken. Die Tabla wird mit den Fingern der rechten, die Banja mit den Fingern der linken Hand gespielt. Die rechte Handtrommel ist auf die Tonika, Dominante oder Subdominante gestimmt. Die linke Handtrommel fungiert als Basstrommel, auf der eine Vielzahl von Tönen gespielt werden kann, deren Tonhöhe durch die Druckvariation des linken Handballens bestimmt wird. Diese Spielgestaltung demonstriert uns die Tabla Group Hamburg nochmals mit ihrer Zugabe beim Festival der Kulturen 2005. Auf der Bühne Terra Futura präsentierten die Tabla Performance Home, Individuum und Gesellschaft Mohit Paul Arora, Ankit Chapra, Ahmed Ghaffar, Bechan Mohibi, Garib Yavuz, Yvonne Appel und Thomas Eisermann. Als letzten Teil der Tabla Performance hören Sie die Zugabe in einem freien Improvisationsspiel der Tabla Group Hamburg. Auf die Interpretation des Textrezitatives »The Nation« aus dem Werk »Creative Unity« des indischen Philosophen und Universalgenies Rabindranath Tagore, gespielt von der Tabla Group Hamburg, präsentierten wir Ihnen heute den einstündigen zweiten Teil des Live-Mitschnitts vom Festival der Kulturen. Entnehmen Sie bitte den Sendetermin der Wiederholungssendungen der Website von Tide Radio 96.0 www.tidenet.de. Ergänzende Infos über die indische Musik, eine Kurzbiografie von Tagore, Hörbeispiele finden Sie dort auch zum Downloaden verlinkt. Allen Mitwirkenden, die mit Engagement, Rat und Tat zum Gelingen der Tabla-Performance beigetragen haben, sprechen wir unseren herzlichen Dank aus. Den Mitgliedern der Tabla Group Hamburg. Cecilia Simao, Büro Interkulturelles Projektmanagement. Sabine Kuhlau vom Kulturwelten e.V. Klaus-Peter Ort, Leiter des Hamburger Theater Orange. Matthias Tentin, Technik und Anne Knag, Programmgestaltung von Sternchance e.V. Ellen-Maria Panke, Videoproduktion, Film Ab und Cut. Pavel Maslobejew und Erik Manshold, Audio Engineering, SAE-Institut. Dem indischen Tabla-Professional Swapan Bhattacharya. Seth Sagar Talebi von Silencio Music Germany, Forchheim. Wolfgang Krömer und Peter Gelsdorf bei Tide Radio 96.0. Und Totec Sound Service. Und mein persönlicher Dank geht auch an Ben Gallo, unser heutiger Co-Moderator. Wir verabschieden uns nun von Ihnen mit dem Titel Mishra Kalengra aus der CD West Meets East, Indian Ragas und Western Instruments, veröffentlicht in 2004 bei Saregama India Limited, Calcutta. Im Original aufgenommen von The Gramophone Company of India Limited. Hinweise zu weiteren IMC-Sendungen für indisch-klassische Musik, wie die Präsentation des Musikwerkes Surtal, finden Sie auf der Website von Tide Radio 96.0 www.tidenet.de oder im Videotext von Tide TV. Wir hoffen, Ihnen hat diese Sendung zur indisch-klassischen Musik gefallen und unsere Gratwanderung zwischen der 4000 Jahre alten Kultur der indischen Musik Gandhava Veda und unserer westlichen Moderne, die von dem Globalisierungsprozess gekennzeichnet ist. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Ben Gallo und Lothar Mayer. Namaste. Dies war die Sendung Tabla Performance Heimat, Individuum und Gesellschaft. Die Tabla Group Hamburg wurde präsentiert von der Förderinitiative IMC India Meets Classic.